Ja, willkommen zurück zu Reducation. Das war gerade Orchester del Desierto mit Smooth Slim. Nachdem wir jetzt viel gehört haben zum Bündnis Studierende hinter Gittern und zur Repression in der Türkei, werden wir jetzt über Flüchtlinge in Deutschland sprechen. Und weiterhin später in der Sendung geht es dann noch um News aus aller Welt. Und wir haben noch einen englischen Podcast produziert. Den werden wir auch wieder als Video veröffentlichen. Das Video ist noch nicht fertig, aber den Podcast als solche übers Radio können wir euch natürlich dann zeigen. Jetzt würde ich an die neue Crew in der Kabine übergeben. Die wurde nämlich komplett ausgewechselt. Jetzt sitzen, nicht ganz komplett, Linda ist noch da. Und jetzt haben wir noch... Ja, ich bin Justina, hallo. Und neben uns sitzt noch eine Aktive, die uns eben hinterher etwas erzählen wird aus ihrer Zusammenarbeit mit Flüchtlingen und uns erzählen wird zum Alltag der Flüchtlinge hier in Deutschland. Und da ist noch eine vierte Person mit dabei, die möchte aber unerkannt bleiben. Gut, bevor wir vielleicht tatsächlich inhaltlich in das Interview einsteigen, haben wir uns überlegt, macht das vielleicht Sinn, so ein paar Rahmeninformationen zu geben? Also wie ist denn eigentlich die Situation für Flüchtlinge hier in Deutschland? Was passiert mit ihnen? Welchen Hürden müssen sie sich stellen, wenn sie hier in dieses Land einreisen? Und wie genau der Alltag dann eben aussieht, dazu wird uns eben dann unser Gast mehr erzählen können. Also vielleicht erstmal als ein paar Informationen zu Beginn. Weltweit befinden sich eben 43 Millionen Menschen auf der Flucht. Die meisten davon sind sogenannte Binnenvertriebene. Das heißt, dass sie eben keine großen Wege zurücklegen, um zu flüchten und eben meistens in den Herkunftsregionen auch bleiben, aus denen sie kommen. Der Rest der Menschen versucht dann auch eben nach Europa zum Beispiel einzureisen. 2009 gab es in der gesamten EU zum Beispiel 260.000 Asylanträge, die gestellt wurden. Staaten wie Pakistan, Iran und Syrien beherbergen allerdings im Vergleich zu Deutschland wesentlich mehr Flüchtlinge, aber auch mehr als eben auch die anderen reichen Staaten des Westens, was auch, finde ich, eine Aussagekraft hat. Was jetzt genau auf der Flucht passiert und was überhaupt die Flüchtlinge über sich ergehen lassen müssen, um überhaupt nach Europa einzureisen, da wäre das Stichwort Frontex, dazu hören wir vielleicht im Anschluss noch etwas. Vielleicht noch interessant, was sind das für Menschen, aus welchen Regionen kommen die Menschen, die hauptsächlich nach Deutschland einreisen? Und zwar sagt Pro Asyl auf ihrem Internetauftritt, dass in den letzten 15 Jahren vor allem Flüchtlinge aus der Türkei, aus Ex-Jugoslawien, Irak und Afghanistan nach Deutschland eingereist sind. Insgesamt stellten im Jahr 2009 aber nur 27.600 und paar zerquetschte Menschen überhaupt einen Asylantrag in Deutschland. Das ist verglichen mit der EinwohnerInnenanzahl in Deutschland ein relativ kleiner Wert und auch verglichen mit anderen Staaten wie Österreich, Schweden, Frankreich oder Großbritannien. Also dort werden eben mehr Anträge gestellt als in Deutschland. Das hängt unter anderem damit zusammen, mit der Dublin II Regelung oder Richtlinie, die da eben regelt, in welchem Staat überhaupt ein Asylantrag gestellt werden soll. Und das hängt dann wiederum davon ab, über welches sogenannte sichere Drittland oder sicheren Drittstaat in dem Fall der Flüchtling eingereist wird. Das wird meistens versucht herauszufinden in einem Asylgespräch, das dann eben mit Beauftragten oder mit Angestellten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge stattfindet. Wenn dann nämlich ein Mensch dann einreist, findet eben als erstes dieses Gespräch statt, nachdem er dann eben einen Asylantrag gestellt hat und in eine Erstaufnahmeeinrichtung gesteckt worden ist. Und in diesem Gespräch wird dann versucht herauszufinden, aus welchem Land ist der Flüchtling gekommen und eben wer ist denn zuständig für ihn denn oder für sie. Denn nach diesem Dublin II-Abkommen kann es durchaus auch sein, wenn dann eben rauskommt, diese Person ist über Spanien eingereist oder Griechenland, was jetzt allerdings nicht aktuell ist aufgrund der Situation in Griechenland, kann diese Person dann eben in dieses Land abgeschoben werden oder zurückgeschickt werden, um eben dort einen Asylantrag zu stellen. Das heißt, nicht das Zielland ist entscheidend an der Stelle, sondern tatsächlich das Land, über das diese Person dann eben eingereist ist. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn viele Leute kommen hier auch mit Hilfe sogenannter Schlepperbanden an. Die müssen dann tagelange Reisen auf sich nehmen. Dazu kommt es auch zu Verletzungen und auch zu Todesfällen. Also die passieren dann eben in Transportern, wo sie dann in Containern zusammengepfercht sind oder eben in überfüllten Schiffen sich befinden, wo dann die sanitären Einrichtungen katastrophal sind, wo sie nicht mehr vernünftig essen und trinken bekommen. Und diese Strapazen nehmen sie dann auf sich, um dann letztendlich vielleicht dann von Frontex aufgehalten zu werden und dann eben zurückgeschickt zu werden. Und da kann uns vielleicht Linda an der Stelle etwas zu Frontex erzählen. Was ist Frontex? Was macht Frontex? Und was haben sie mit Flüchtlingen zu tun? Was hat das überhaupt mit Deutschland und Europa zu tun? Also viele von euch werden Frontex sicherlich zumindest vom Namen her schon kennen. Frontex war jetzt des Öfteren in den Medien. Besonders letztes Jahr wurde die Organisation berühmt, als sie tausende Flüchtlinge aus den nordafrikanischen Ländern, die versuchten auf dem Seeweg in die Europäische Union zu gelangen, den Weg versperrte und sie nicht nur zum Umkehren gezwungen hatte, sondern sie letztendlich damit auch in den Tod getrieben haben. Das UNHCR hat hierbei letztes Jahr ca. 1500 Tote und Vermisste gezählt. Und Frontex inszenierte sich hier als paramilitärische Gruppe, die mit Kriegsschiffen, Hubschraubern und Flugzeugen versucht, gegen die Flüchtlingswut anzukämpfen und so den überforderten Mitgliedstaaten der Europäischen Union Solidarität zukommen zu lassen. Sie selber beschreiben sich auf ihrer Website beschreiben ihre Tätigkeiten auf der Website als Frontex promotes, coordinates and develops European border management in line with the EU Fundamental Rights Charter, applying the concept of integrated border management. Frontex helps border authorities from different EU countries work together. Frontex full title is the European Agency for the Management of Operational Cooperation of the External Borders of the Member States of the European Union. Hört sich an wie ein Verwaltungsapparat, der einfach exakt. Die Ein- und Ausreise regelt. Genau, und er möchte auch nur Solidarität bekunden. Also er möchte ja nur helfen. Frontex ist offiziell die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen Europas. Grundlage der Arbeit ist die Verordnung 2007/2004 des Rates der Europäischen Union. Und am 26. Oktober 2004 verabschiedet der Rat der Europäischen Union besagte Verordnung zur Schaffung der Agentur Frontex. Und ihre Hauptaufgabe, so sieht es die Verordnung vor, sollte in der Verbesserung der Koordinierung der operativen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich des Schutzes der Außengrenze der Mitgliedstaaten liegen. Und gleichzeitig wird aber auch die Unterstützung der Mitgliedstaaten in ihrer hoheitlichen Aufgabe der Grenzsicherung sowie der Abschiebung von nicht aufenthaltsberechtigten Ausländern hervorgehoben. Was denke ich hier wichtig ist. Und im Mai 2005 nahm Frontex seine Arbeit auf. Im September 2007 wurde das Hauptquartier in Warschau in Polen bezogen und seitdem ist Frontex schnell gewachsen und arbeitet auf den verschiedensten Feldern einer Praxis der Flüchtlingsabwehr und der Sicherung von Grenzen. Oberstes Gremium von Frontex ist der Verwaltungsrat. Er setzt sich aus zwei Vertretern der EU-Kommission und jeweils einem Vertreter der EU-Mitgliedstaaten sowie der Schengen-assoziierten Ländern Island und Norwegen zusammen. Und primär ist Frontex damit beauftragt, ein gemeinsames integriertes Risikoanalysemodell, genannt CIDAM, Common Integrated Risk Analysis Model, zu erstellen. Und Ziel soll es hier sein, die EU sowie die einzelnen Mitgliedstaaten mit ausreichenden Informationen zu versehen, damit diese auf Situation vermehrter irregulärer Einwanderung reagieren bzw. diese gar verhindern können. Okay. Hört sich an wie, lass uns Schutz vor diesem, wie sie hier auch immer beschrieben haben, vor den Flüchtlingsfluten suchen. Wir wollen euch nur helfen, wir wollen ja nur Solidarität bekunden und euch anhand unseres enormen Verwaltungsapparats helfen. Sie wollen ja nur helfen. Das Interessante ist ja auch an der Stelle, also klar, Flüchtlinge, also es gibt einen Unterschied, ne? Welche Menschen lässt man dann eben in die EU rein, welche nicht. Es gibt ja jetzt, dazu habe ich jetzt aber keine genaueren Informationen, sondern es gibt ja die sogenannte Blue Card aus Deutschland oder in Deutschland für Ausländer und Ausländerinnen, die eben mit, wie soll ich sagen, mit Fähigkeiten, die in Deutschland nachgefragt werden, quasi hierher gelockt werden, um dann eben ja, für das Wachstum der Marktwirtschaft zu sorgen. Die werden dann gerne gesehen und werden auch hier gelockt. Und andere Menschen hingegen, die auf Schutz angewiesen sind, werden dann einfach zurück ins offene Meer getrieben. Genau, also wenn sie wirtschaftlich wertvoll erscheinen für Deutschland, dann dürfen sie gerne reinkommen. Ansonsten können sie gerne im Mittelmeer schwimmen lernen. Stichwort Wirtschaft und wirtschaftlich sein. Und zwar ist es ja so, wenn die Flüchtlinge quasi diese ganzen Strapazen überlebt haben und dann tatsächlich hier angekommen sind, ist es ja so, dass sie erstmal in diese Auffanglager eingepfercht werden, zu denen dann eben unser Gast heute etwas mehr erzählen wird. Es ist auch so, dass sie zum Beispiel, selbst wenn sie wollen würden, in dem ersten Jahr überhaupt nicht arbeiten dürfen, selbst wenn sie es wollten. Mhm. Also es gibt ein Arbeitsverbot und danach sind die Chancen auch eher schlecht, was zu finden. Denn selbst wenn es eine Stelle gibt, muss halt immer vorher geprüft werden, ob es sogenannte bevorrechtigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gibt, die diesen Posten dann eben stattdessen übernehmen können. Und das sind dann eben entweder Menschen mit einem deutschen Pass oder eben Menschen aus anderen EU-Ländern, die dann in dem Fall das Vorrecht haben, diesen Job zu kriegen. Hinzu kommt ja, dass, um arbeiten zu können, ja die Flüchtlinge ja auch natürlich Deutsch lernen müssen und das bezahlt bekommen sie das nur oder diese Unterstützung, die sogenannten Integrationskurse bekommen sie nur, wenn sie anerkannte Flüchtlinge sind, von denen ja nur ein geringer Prozentsatz, nämlich nur überhaupt 1,5%, wenn überhaupt diesen Status erlangen. Und das auch nach einiger Zeit erst. Genau. Also das kann teilweise über Jahre hinziehen. Insofern könnte selbst eine Person, die nach der jetzigen Gesetzgebung anerkannt wird, das kann, ja, wie gesagt, jahrelang dauern, bis hin zu 10, 12 Jahren oder so. Das heißt, die Kosten haben sie auch erstmal selber zu tragen? Genau, oder zumindest warten sie teilweise in Lagern erstmal 10 Jahre, bis sie diese Anerkennung bekommen, wenn sie sie überhaupt bekommen. Das heißt, in der ersten Zeit, wie gesagt, oder auch während die Kinder aufwachsen oder so, ist überhaupt keine Möglichkeit, sich da irgendwie, sich in die Richtung weiterzubilden, um selbst irgendwie aktiver werden zu können. Was, also zumindest was die Sprache angeht. Bei den Kindern ist es ja aber so, habe ich gelesen, die sind ja dann schulpflichtig, ne? Die werden dann auch in Schulen geschickt? Mhm. Okay. Okay. Ja, das Problem ist dann halt, wenn diese Verfahren auch jahrelang dauern und die zum Beispiel nicht bewilligt werden, dann müssen die Menschen, obwohl sie vielleicht schon Jahrzehnte hier gelebt haben, müssen sie dann einfach wieder zurückkehren. Auch Kinder, die dann hier zum Beispiel auch schon geboren sind, müssen dann einfach in ein für sie total fremdes Land zurückkehren, wo dann gesagt wird, da kommst du her, da musst du wieder zurück, obwohl sie ja überhaupt keinen Bezug mehr dazu haben, die Sprache nicht sprechen und auch sonst überhaupt keine Anbindung mehr an die sogenannte Heimat überhaupt mehr haben. Ja, weil sie sich hier mittlerweile schon so ein soziales Netzwerk aufgebaut haben. Und ja, ist auch das Problem der Familienzusammenführung, dass teilweise Menschen dann hier den Aufenthaltsstatus bekommen, weil sie zum Beispiel in der Ausbildung drinstecken, was eben heißen kann, zum Beispiel du kannst die Ausbildung fertig machen, jetzt noch die nächsten 3 Jahre, der Rest der Familie aber in ein anderes Land zurückgeschickt wird, was eben heißt, dass dann praktisch die Entscheidung getroffen wird, bleibe ich bei meiner Familie oder versuche ich hier zu bleiben. Insofern, das ist halt auch eine krasse Art der Erpressung, die auf Leute ausgeübt wird, die nach der jetzigen Gesetzgebung, die einfach schon unglaublich rassistisch und menschverachtend ist, also selbst nach dieser Gesetzgebung werden Leute dann teilweise noch gezwungen, einfach auf bestimmte Rechte zu verzichten, die sie danach haben, um zum Beispiel mit der Familie zusammenzubleiben. Hm. Was noch hinzukommt, ist ja, dass selbst wenn du einen Asylantrag bewilligt bekommen hast und eben diesen Status als Flüchtling hast, dass dir überhaupt nicht die Sicherheit gibt, dass du in diesem Land für immer bleiben kannst. Denn es ist, wie ich jetzt gelesen habe, ist es jetzt so, dass dir auch dieser Status aberkannt werden kann, wenn eben festgestellt wird, dass die Situation in dem Land, aus dem du geflüchtet bist, sich ja dann doch so sehr verbessert hat, dass du eben damit rechnen musst, selbst nach Jahrzehnten des Wohnens hier zurückgeschickt zu werden. Und das ist vor allem jetzt für Irak und für die Türkei oder für Menschen, die eben ursprünglich aus diesen Ländern gekommen sind, ist das im Moment ein Problem, mit dem sie quasi rechnen müssen, dass sie jederzeit wieder zurückgeschickt werden können. Und bevor sie dann zurückgeschickt werden können, werden sie ja in die Ausreisezentren gesteckt, die dann, was passiert da genau? Also in Ausreisezentren, ich kenne mich jetzt nicht mehr genau mit der Situation dort aus, so, aber das ist auf jeden Fall besser, sich zum Beispiel bei The Voice oder der Karawane im Internet zu erkundigen, was einfach Selbstorganisationen von Geflüchteten sind. Aber also was ich auf jeden Fall dazu weiß, dass es auch wieder was sein kann, wo sich die Prozedur Ewigkeiten hinzieht und danach eben eine Abschiebung kommt und die Abschiebung eben wirklich einfach tödlich Folgen haben kann für Leute. Also diese Umschreibung auch mit Zurückschiebung oder so sind einfach extreme Euphemismen. Ich würde auch gerne zum Thema Euphemismus noch kurz sagen, dass der Begriff Schlepperbahn würde ich nicht mehr so benutzen, weil das zum Beispiel früher, als es darum ging, Leute aus der DDR nachher in die BRD zu holen, da hieß es Fluchthelfer, dann hat sich die Asylgesetzgebung geändert und auf einmal hieß es dann Schlepperbahn. Mhm. Im Prinzip sind es Leute, die wenn sie es gegen Bezahlung machen, eine Dienstleistung anbieten, wie alles im Kapitalismus halt gegen Geld. Und insofern, dass einfach Leute sind, die innerhalb von der Situation, die überhaupt nicht da sein sollte, nämlich diese geschlossenen Grenzen und die Ungleichbehandlung von verschiedenen Menschen halt gegen Geld anbieten, Leute aus bestimmten Situationen rauszuholen. Also natürlich gibt es ja Leute, die krassen Profit rausschlagen, aber das ist eben bei allen möglichen anderen Geschäften, bei allen möglichen Arten von legalen kapitalistischen Geschäften genauso. Also ich würde nicht so einen negativen Begriff dafür wählen, weil es einfach, weil es dort auch alle möglichen Arten der Durchführung gibt. Und genauso wie eben für diese Sachen wie Abschiebung werden irgendwelche netten Worte benutzt wie Zurückschiebung, was einfach heißt, jemanden in ein Flugzeug zu setzen, zu knebeln und vor allem, wenn die Person sich wehrt, zu knebeln oder in Abschiebehaft zu behalten, 18 Monate lang. Also teilweise Leute, die irgendwie, also bis zu 18 Monaten ist, soweit ich weiß, im Moment legal, in Abschiebehaft zu sein in Deutschland. Und das heißt 18 Monate komplette Isolation, also noch krasser als in den Lagern. In Büren zum Beispiel, Nordrhein-Westfalen, ist das dann irgendwo im Wald. Ohne die Möglichkeit, geregelten Besuch zu kriegen, ohne irgendeine Möglichkeit, sich zum Beispiel Zugang zu Büchern zu haben. Oder es gibt so, zu Telefonkarten zum Beispiel auch kaum, man kann nur mit Telefonkarten telefonieren. Also einfach eine ganz krasse Art von psychischer Folter, den Leute dann teilweise bis zu 18 Monaten ausgesetzt werden und dann wird versucht, sie halt in ein Flugzeug zu setzen und abzuschieben. Mhm. Ich habe auch gelesen, die werden zum Teil auch mit Drogen ruhig gestellt, also mit Medikamenten, weil sie sich dann eben auch wehren. Und manchmal reisen sogar Ärzte mit, einfach nur um zu verhindern, dass die Menschen sich nicht auf der Fahrt oder Überfahrt nicht das Leben nehmen. Ja. Also selbst das. Es gibt auch, also in Frankfurt zum Beispiel gibt es sowas, das heißt Abschiebebeobachtung. Es wird, soweit ich weiß, von einer kirchlichen Organisation gemacht. Die sind dann da, um zu gucken, dass die Abschiebungen human ablaufen, was meiner Meinung nach eine unglaubliche Beschreibung von der Situation ist, weil es einfach keine Art der humanen Abschiebung gibt. Und es sind dann Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen, die diese Abschiebung beobachten und gucken, ob die nach den anhand der Menschenrechte, die auch wieder zwischen kapitalistischen Staaten geschlossen wurden, ob die anhand dieser Menschenrechte eben in Ordnung ablaufen. Und das ist schon eine krasse Art der Legitimation, auch genau wie die Mitreise von Ärzten, die einfach suggeriert, dass überhaupt auf irgendwelche medizinischen Standards geachtet wird. Was ist eine nach Menschenrechten ablaufende Abschiebung? Also ja, das hat das ist halt Schwachsinn, wenn ich einfach sage. Das Schwachsinn ist einfach ein Versuch zu sagen, dass irgendwas mit Gesetzen abzusichern, wenn dieselben Gesetze dafür sorgen, dass Leute in Länder zurückgeschoben werden, in die sie nicht zurückgehen wollen. Oder aus denen sie teilweise gar nicht kommen. Ich weiß nicht, ich denke, das ist so eine Art Legitimationsversuch dann wieder, weil es eben eine gewisse Öffentlichkeit zumindest gegen diese Abschiebepraxis gibt. Es ist ja auch so, dass die Menschen, die ja dann herkommen, vielleicht kannst du jetzt gerade noch was Genaueres dazu sagen, weil du eben auch mit vielen, vielen Flüchtlingen zu tun hattest, dass sie ja überhaupt keine Freiheiten haben, also wenn sie hier sind. Ne? Die bekommen ja alles vorgesetzt und auch der komplette Alltag ist ja durchstrukturiert, sogar was gegessen werden soll, so in der Art. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr was dazu erzählen, wie das da abläuft mit den Gutscheinen, Essensmarken? Also wozu ich leider wenig weiß, aber ich wollte gerne darauf hinweisen, ist, dass es zum Beispiel jetzt in Gießen gibt es so ein Erstaufnahmelager, in dem die Leute aber meistens nur ein bis zwei Wochen bleiben. Und dann werden Menschen eingeteilt in irgendeinen Bezirk in Deutschland. Das kann zum Beispiel sein, was weiß ich, der Bezirk, ja, keine Ahnung, Erfurt und Thüringen oder so. Das heißt, erstmal gibt es die Residenzpflicht, was bedeutet, die Leute können nicht außerhalb diesem Residenzkreis, also aus diesem Residenzkreis raus. Das sind dann so vielleicht die Größe von einer Stadt, naja, vielleicht so wie Marburg oder eben zum Beispiel auch Gießen. Oder ja, ungefähr Größe Landkreis Marburg-Biedenkopf. Daraus können sie nicht raus. Das kann 10 Jahre dauern, bis die Leute da raus können. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, sich irgendwie großartig zu bewegen außerhalb des Lagers. Dann in diesem Lager sind das halt Gemeinschaftsunterkünfte, was eben nicht heißt ein Zimmer pro Person, sondern ein Zimmer für, genaue Zahlen weiß ich leider nicht, da würde ich auch nochmal darauf hinweisen, sich einfach bei Flüchtlingsselbstorganisationen nochmal genauere Informationen zu holen, aber wir haben teilweise Fotos gesehen, das war dann so 8 Leute, 10 Leute pro Zimmer, die nicht unbedingt dieselbe Sprache sprechen. Teilweise Leute, die, also ich kenne jetzt eine Person, die die einzige Person war, die Farsi sprach, innerhalb von einer größeren Gruppe, das heißt komplett isoliert war, sprachlich auch. Bayern ist sehr berühmt für diese Praxis mit Essenspaketen, wo dann irgendwie altes Mehl ankommt. Also im Prinzip ist es so, dass mittlerweile diese groß gefeierte Angleichung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf dass Asylbewerberinnen den Hartz-IV-Satz bekommen, heißt nicht, dass die Leute den Hartz-IV-Satz in Geld bekommen, sondern sie kriegen dann zum Beispiel Essenspakete, die angeblich im Wert von einem bestimmten Geldsatz sind, oder sie kriegen Lebensmittelgutscheine. Jetzt eben haben wir recherchiert, dass die Lebensmittelkette Tegut, die auch in Marburg sehr präsent ist, daran verdient. Also das, es gibt Landkreise, ich glaube in Katzhütte, das ist in Thüringen, die verdienen daran, dass die Flüchtlinge nur die Geflüchteten nur bei Tegut einkaufen können mit den Lebensmittelgutscheinen, oder dass Fehmarn Dreikönig zum Beispiel fährt dreimal die Woche morgens um 7 mit dem Auto vorbei und verkauft dann Milchpakete für 2 Euro. Ja, also das ist erstmal diese krasse Kommerzialisierung im Sinne von versuchen, möglichst viel Geld aus Leuten rauszupressen. Dann gibt es keinen Anspruch auf Deutschkurse, das hattest du ja schon gesagt. Die Heimleitung hat extreme Machtbefugnisse, also wie heißes Wasser abstellen, Telefonleitung abstellen. Die Ärzte können nicht frei gewählt werden. Das halt vor allem zum Beispiel für weibliche Personen auch ein riesiges Problem sein kann, was mit Schwangerschaft zusammenhängt, oder wenn vielleicht eine Frau nicht zum männlichen Arzt gehen will, auch eben aufgrund von bestimmten Traumatisierungen, weil die traumatischen Verhältnisse in Deutschland für Geflüchtete eben halt der Teil von der Kette sind nach der Flucht und nach den Traumatisierungen, die vielleicht im Geburtsland passiert sind. Ja, also die Arztwahl ist nur ein Beispiel, aber das gehört eben, das ist auch ein großes Problem, glaube ich. Und gelesen habe ich auch noch zum Beispiel, dass bei Erkrankungen eben akute Erkrankungen behandelt werden. Das heißt, wenn du irgendwelche chronischen Krankheiten mitgebracht hast, dann hast du in erster Linie nicht so den Anspruch, ärztliche Unterstützung dir zu holen, die dann eben auch vergütet wird, sondern also ganz einfache Sachen. Also wenn du sehbehindert bist oder sowas, dann zählt das halt nicht, weil es ja im Grunde keine chronische Erkrankung ist, die jetzt behandelt werden muss sofort. Solche Dinge. Also die Ärzte für Marburg zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es nur die Ärzte für Marburg war, aber dort habe ich das gefunden. Dort gab es so eine Postkartenaktion dazu zum Beispiel, wie es Geflüchteten mit HIV-Infektion zum Beispiel gehen kann. Also das ist zum Beispiel sehr wichtig, dass Personen möglichst gesund essen, und zum Beispiel dieses gesunde Essen ist dann nicht möglich, weil einfach nicht genug Geld dafür da ist, um irgendwie Obst und so Zeug zu kaufen. Und es ist einfach, ich glaube, der Anspruch auf medizinische Leistung ist sehr viel geringer als bei Menschen mit deutschem Pass in Deutschland. Also auch sowas wie Zahnbehandlung oder so. Es gibt halt die Notfallbehandlung, aber nicht das, was andere Leute als reguläre Behandlung verstehen würden, wie halt, weiß nicht, Vorsorgechecks oder angemessene Wartezeiten. Einfach generell eine angemessene ärztliche Versorgung ist nicht da oder kann auch nicht eingeklagt werden. Also, es ist ja auch so, dass die Menschen ja neben diesen Paketen und neben den Gutscheinen ja quasi fast kaum Bargeld überhaupt zur Verfügung haben. Ich habe gelesen, das sind 40 Euro Taschengeld, von denen du, keine Ahnung, wenn du irgendwie ein bisschen was trinken möchtest, was für uns ja alle ganz selbstverständlich ist, oder keine Ahnung, Raucher oder Raucherin bist, das musst du ja alles davon bezahlen. Ja, also es ist auch Kleidung. Ich glaube, es ist nicht mal mehr so Sachen wie, ja, genau, nicht nur das, was was vielleicht zum Beispiel Studierende als kleine Extras verstehen würden, sondern auch, keine Ahnung, Telefonkarten, um zu Hause mit vielleicht Verwandten telefonieren zu können. Also Dinge, die wirklich überlebensnotwendig sind. Telefonkarten ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, was dann einfach kaum bezahlbar ist. Handykarten, um, wenn man eben in einem Lagerfeld isoliert ist, nach draußen telefonieren zu können oder sich jetzt zum Beispiel im Rahmen von den Protesten, die gerade sind, vernetzen zu können. Kleidung, also angemessene Kleidung und nicht irgendeine Kleidung, die einem irgendwie zugeteilt wird. Also es sind, glaube ich, sehr viel grundsätzlichere Sachen, für die das Geld dann schon auch nicht reicht. Oder ja, einfach, oder vitaminreiche Versorgung einfach auch. Und das von 40 Euro im Monat. Genau. Mhm. Du bist jetzt zu uns gekommen, also eben weil es diese ungeheuerlichen Lebensbedingungen gibt, denen Flüchtlinge ausgesetzt sind, wenn sie hierher kommen, haben Flüchtlinge in Würzburg im März diesen Jahres einen Hungerstreik begonnen, um eben Einfluss zu nehmen auf dieses Bewilligungsverfahren oder Bearbeitungsverfahren ihrer Asylanträge. Ich habe gelesen, das waren 10 Flüchtlinge aus dem, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Irak. Ja, aus dem Iran. Ja. Iran, okay. Dieser Streik hat sich dann eben über mehrere Städte dann ausgeweitet, unter anderem eben auch auf Düsseldorf und ganz, ganz neu auch in Stuttgart. Du selbst warst in Düsseldorf dabei und hast dann bei so einem Camp mitgemacht. Kannst du vielleicht uns ein paar deiner Eindrücke mitteilen? Also wir kamen in Düsseldorf an, nachdem auf dem Border Camp in Köln dafür mobilisiert wurde. Von bestimmten Gruppen, da gab es das Camp in Düsseldorf schon 2-3 Wochen. Wie gesagt, das in Würzburg gibt es eben schon seit dem 19. März, nachdem sich eine geflüchtete Person umgebracht hat im Lager. Und Personen, die an dem Streik in Würzburg beteiligt waren, sind dann nach Düsseldorf, haben eben versucht, in anderen Städten Flüchtlingsgruppen zu mobilisieren. Und in Düsseldorf war es dann so, dass es 4 Aktivisten, die sich an dem Hungerstreik beteiligt haben. Und dann gab es eine Unterstützungsgruppe, also von Menschen mit, größtenteils Menschen mit deutschen Papieren auch oder mit bewilligten Aufenthaltsstatus, die versucht haben, diese 4 Aktivisten zu unterstützen. Und die Situation kann man sich so vorstellen, ich kann da so einen typischen Tag beschreiben, ich war jetzt auch nur eine Woche da, dass es einen extremen Schlafmangel gab, also irgendwann auch bei uns, wir waren ja nur ein paar Tage da, aber es hat zumindest so ein bisschen Gefühl dafür gegeben, was, also wie krass es wohl gewesen sein muss, die ganze Zeit dort zu sein, dass die... Es durfte dort nicht geschlafen werden, das heißt, es wurde als Mahnwache angemeldet, weil es eben nicht erlaubt wurde, es als Camp zu machen, was bei Occupy zum Beispiel kein Problem war. Es wurde, also, ja, ich fange mal von vorne an, es war auf dem Johannes-Rau-Platz, das ist der Platz direkt gegenüber vom Nordrhein-Westfälischen Landtag. Und dort durfte ein Zelt stehen, symbolisch. Geschlafen werden wurde dort nicht, weil es eben eine Mahnwache war. Also es wird schon versucht, von den Gesetzen her rechtlich die Aktivisten dort möglichst einzuschränken, damit der Protest möglichst schnell zermürbt werden kann. Nachts, also tagsüber auch, aber vor allem nachts ist die Polizei so alle 20 Minuten vorbeigefahren, hat geguckt, ob jemand schläft, hat, wenn jemand gelegen hat oder zum Beispiel den Kopf auf einer Bank abgelegt hat oder die Augen zu hatte, wurde die Person geweckt. Die Ausweispapiere wurden kontrolliert. Wenn die Person zum Beispiel gegen Residenzpflicht verstoßen hat, dann wurde ein Bußgeld verhängt, was eben bei Aktivisten dann teilweise angeblich der Fall war. Ja, also es wurden Leute geweckt, was einfach hieß, dass Leute nicht schlafen konnten. Einer der Aktivisten hatte irgendwie, als wir da waren, schon 48 Stunden nicht mehr geschlafen. Die Unterstützerinnengruppe hat dann versucht, einfach diese Nachtwachen zu übernehmen, um zumindest zu warnen, bevor die Polizei kommt. Also Schlafmangel war so ein krasses Problem. Und einfach diese ständige Schikane von der Polizei. Dann gab es auch rassistische Angriffe aus der Bevölkerung, dass einfach Leute vorbeikamen und an dem Stand irgendwas angefangen haben zu erzählen von sogenannten Ausländerzahlen und Schwachsinn. Es gab aber auch Unterstützung aus der Bevölkerung. Also es gab einen Bus, der zur Verfügung gestellt wurde, damit Leute ein bisschen weiter weg sich kurz hinlegen konnten, so, was aber auch nur für einige Tage dann da war. Ja, was war noch wichtig, so zum Beispiel zwischendrin wurden dann Pressekonferenzen organisiert, was ich auch als irgendwie, also sehr positiv empfunden habe für mich, weil ich einfach vorher selbst auch relativ wenig Ahnung hatte, was in den Lagern passiert und dadurch halt die Möglichkeit hatte, von den Aktivisten zu hören, was ihnen vorher passiert ist, so, warum sie protestieren, wobei auch wieder schade war, dass die Presse sich dann vor allem auf institutionelle Mitarbeiter berufen hat, um die zu befragen. Also zum Beispiel gab es so Sozialarbeiter von einem Flüchtlingshilfeverein, die wurden dann eher interviewt als die Aktivisten von den Geflüchteten. Also es war so eine gewisse Tendenz, da auch wieder so eine Stellvertreterinnenpolitik zu unterstützen, obwohl dieser Protest wirklich ganz eindeutig einfach, das sind geflüchtete Aktivisten, die diesen Protest machen, plus deren Unterstützerinnen und nicht. Es ist keine karitative Unterstützungsorganisation von irgendwelchen Leuten, die da irgendwas macht, sondern es ist einfach in erster Linie ein Protest von Betroffenen, der unterstützt wird. Und das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil die Leute eben teilweise wochenlang wirklich im Hungerstreik waren, trotzdem eine ganz krasse Vernetzungsarbeit gemacht haben, in Kontakt waren mit den ganzen anderen Camps. In der Zeit ist jemand vorbeigekommen, der gegen die Residenzpflicht verstoßen hat, als politische Aktion auch ganz öffentlich und mit dem Zug durch verschiedene Städte gefahren ist und alle Camps besucht hat, die es in der Zeit schon gab. Der kam dann auch in Düsseldorf an. Das war extrem beeindruckend, mit den Leuten zu sprechen, so, weil die einfach eine Art von Aktivismus haben, die sich, glaube ich, zum Beispiel Aktivisten, die in einer sicheren Umgebung kämpfen, also wie zum Beispiel im Rahmen von einem gesicherten Aufenthaltsstatus, die kaum vorstellen können, die. Also es ist ein extremer Kontakt untereinander, ein extremer Austausch und wirklich eine sehr große Bereitschaft, auch sehr weit zu gehen mit dem Protest, so, was eben auch an dem Hungerstreik gezeigt hat, der teilweise auch in den trockenen Hungerstreik übergegangen ist, was heißt, dass auch nicht mehr getrunken wurde und sich die Münder zugenäht wurden. Ja, ich war auf jeden Fall sehr beeindruckt davon, die Leute dort kennenzulernen und auch zu sehen, wie sie arbeiten so und ja, und wir sind dort extrem, auf eine extrem coole Art so empfangen worden und uns wurde alles erklärt. Und, ja. Und haben die Aktivisten, Aktivistinnen oder wann? Es waren jetzt vier Männer in dem Fall. Okay. Alle in Düsseldorf. Hat das jetzt, also hatten Sie Erfolg mit, also zum Beispiel in Würzburg, haben Sie damit etwas erreicht, dass Sie in Hungerstreik getreten sind? Hat das Auswirkungen auf Ihren Asylantrag gehabt? Also auf rechtlicher Ebene war, soweit ich weiß, aber wie gesagt, ich bin da jetzt keine Expertin, ich weiß es nicht ganz genau, aber aus der Zeit, aus der ich da war, kann ich sagen, dass auf rechtlicher Ebene dort sich für die Leute erstmal nicht viel geändert hat, also höchstens durch diesen, es gab halt diese Klage vom Oberlandesgericht, Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen, wo dann zumindest noch 4 Wochen erlaubt wurde, dass die Leute dort schlafen können. Also jetzt nur auf den Protest ausgerichtet hat sich dann legal was geändert. Was die Asylanträge angeht, nicht. Also es gab eine Person aus Guinea, Pascal, ich weiß leider den Nachnamen nicht mehr. Naja, ich weiß ihn leider nicht. Das kann man aber auch im Internet nachschauen. Der von Abschiebung bedroht ist und eben versucht hat, Öffentlichkeit zu schaffen für seinen Fall, eben auch als Beispiel für was vielen Leuten passiert im Moment. Aber ich wüsste jetzt nicht davon, dass sich rechtlich irgendwas extrem geändert hätte oder dass jetzt jemand von denen einen dauerhaften Status bekommen hat. Okay. Kann aber trotzdem sein, dass es sich mittlerweile geändert hat. Ich glaube aber, dass ich das mitgekriegt hätte. Also, Du hast gesagt, also die Zusammenarbeit und die Vernetzung haben so wunderbar funktioniert und dass du so beeindruckt davon warst. Was weißt du denn, inwiefern da es auch auf internationaler Ebene eine Vernetzung gab? Oder hat die jetzt nur deutschlandweit stattgefunden? Oder? Also soweit ich weiß, war das in erster Linie die Organisation des Protests eher deutschlandweit im Moment, weil das schon einfach nur ein riesiger Erfolg war, das deutschlandweit so gut zu vernetzen, auch wenn es immer noch besser sein konnte und die auf jeden Fall auf der Suche sind nach weiteren Unterstützerinnengruppen. Also auch, es ist auf jeden Fall gut, wenn irgendeine Gruppe, die aktiv ist, sich bei Ihnen meldet und sagen kann, wie sie unterstützen könnte oder fragt, wie sie unterstützen kann. Aber genau, zurück zur Frage, ist auf jeden Fall so, dass es eben innerhalb von Deutschland dann vor allem, also der Fokus der Arbeit erstmal auf der Lage in Deutschland lag, aber teilweise Kontakt bestand auch zu Hungerstreikenden in England und oder Solidaritätserklärungen gemacht wurden mit den Hungerstreikenden in der Türkei. Also in der Türkei sind jetzt auch Flüchtlinge in Hungerstreik getreten und ich nehme an, dass eben Leute, die auch aufgrund von politischem Aktivismus aus ihrem Geburtsland geflohen sind, wahrscheinlich auch Kontakte zu Leuten aus dem Geburtsland haben, die politisch aktiv sind, aber das weiß ich nicht. Also was ich auf jeden Fall weiß, dass es Solidaritätserklärungen zum Beispiel mit den Flüchtlingen der Türkei gab, die nachgelesen werden können. Es gibt auch Unterschriftenlisten gerade auf den Plätzen. Ich war in Regensburg auf dem Kirchplatz. Ich weiß nicht ganz genau, welche Kirche, aber auf einem großen Kirchplatz. Und Genau, also auch die Warnmacher sind auch Tag und Nacht da, wie du es beschrieben hast. Und also man kann nur aufrufen, geht in die Städte, geht zu den großen Plätzen. Ich nehme an, die sind ja auch, die Mahnwachen sind an allen großen Städten, an zentralen Plätzen. Mhm. Und kann man auch nachgucken im Internet. Also wie gesagt, The Voice oder Karawane, da steht eigentlich alles drauf. Oder RefugeeTentAction.net. Das sind alle Camps aufgeführt, nochmal nachgucken. Und Unterschriften werden einfach gebraucht, einfach hingehen, ne? Unterschreiben und sich informieren lassen. Gibt es jetzt noch etwas, jetzt jenseits des Hingehens und auf der Liste unterschreiben, was noch getan werden kann? Also was auf jeden Fall machbar ist, ich glaube, dass jede Gruppe, die versucht, in Solidarität mit den Geflüchteten aktiv zu sein, das machen kann. Und zwar auf alle möglichen Weisen. Also mehr Informationen in der Nähe von Marburg gibt es nächste Woche Dienstag am 21. um 7 Uhr in Gießen im Café Amelie. Sollen ein Info- und Vernetzungstreffen sein dazu. Wirklich alle Gruppen, die irgendwas dazu machen sollen. Also könnte eine Radiogruppe sein, eine Gruppe, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit auskennt, eine Gruppe, die sich mit auf irgendeine andere Art aktiv ist. Also ich will es jetzt nicht so einschränken, aber im Prinzip wird die dann einfach Unterstützung gebraucht. So. Das heißt auch zum Beispiel, ohne auf die Camps zu fahren, könnten Infoveranstaltungen organisiert werden und Menschen einzuladen, die eben als Aktivisten oder Aktivistinnen aktiv sind, Öffentlichkeitsarbeit dafür zu machen oder direkte Kontakte zu Lagern in der Umgebung aufzubauen. Oder The Voice zum Beispiel hat und die Karawane haben verschiedene Ortsgruppen auch. Also ihr könnt im Internet gucken, welche Ortsgruppe bei euch in der Nähe ist und die unterstützen oder ihr macht Soli-Partys, weil auf jeden Fall in nächster Zeit auch Geld gebraucht wird. Also der nächste Plan ist jetzt, einen Fußweg nach Berlin anzutreten, von Würzburg aus. Der soll über mehrere Wochen gehen, fängt am 8. September an. Und wenn ihr eine Soli-Party machen könnt oder einen Infoabend und die finanziell unterstützen könnt, ist super. Auch was ganz wichtig ist, halt auch überhaupt die Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Das heißt, irgendwie Kontakte mit Zeitungen, Leserbriefe an Zeitungen, Zeitungsartikel, irgendwelche Medienkontakte sind auf jeden Fall hilfreich. Im Prinzip ist der Protest sehr offen und es wird auch, es gibt eigentlich keine Einschränkung der Aktionsform, mit denen die Leute unterstützt werden können. Und ja, insofern, also mir fallen jetzt vor allem Finanzen und Medien ein, aber es gibt auch, oder zum Beispiel Soli-Banner zu machen, die fotografieren, die Fotos an RefugeeTentAction.net zum Beispiel zu schicken. Wie zum Beispiel das Banner, was auf der Mensa-Brücke hängt, zum Beispiel. Genau. Oder das beim Café Vetter runtergelassen wurde vorgestern, oder am Rathaus gab es kurz eins, wurde aber schnell danach wieder abgenommen. No Lager, No Deportation über der Gerechtigkeitsstatue. Aber nur kurz da, aber lohnt sich trotzdem, das zu probieren natürlich. Genau. Also ne, für alle Interessierten, wenn ihr mehr Informationen über die Situation der Flüchtlinge haben wollt und was da überhaupt los ist und wie ihr eben die Flüchtlinge unterstützen könnt, kommt den Dienstag am 21. August um 19 Uhr im Café Amelie in Gießen. Die Straße ist die Waldtorstraße 17 und das ist keine 5 Minuten vom Gießen-Oswaldsgarten von der Bahnhaltestelle entfernt. Also geht da vorbei, schaut rein und dann erfahrt ihr auf jeden Fall mehr. Ich würde dazu auch gerne noch kurz sagen, weil wahrscheinlich viele Leute in Marburg denken, nein, sie ist in Gießen, nicht in Marburg. Und der Grund dafür ist, dass eben in Gießen das Erstaufnahmelager ist und es für Studierende mit dem Studieticket wesentlich einfacher ist, von Marburg nach Gießen zu fahren, als es für eine Person ist, die unter dem Asylbewerberleistungsgesetz leidet, nach Marburg zu kommen. Und deswegen ist es auch eigentlich eine solidarische Sache, dann trotzdem den Weg nach Gießen zu machen, auch wenn alle Leute in Marburg natürlich immer am liebsten in Marburg bleiben, weil es so gemütlich ist. Aber wie gesagt, diesmal hat es einen speziellen Grund, dass es außerhalb von Marburg ist, auch wenn die Mobilisierung trotzdem Leute aus Marburg ansprechen soll. Mhm. Und wenn Leute irgendwie Fragen vielleicht an euch haben oder irgendwie noch nähere Informationen jenseits der Veranstaltung haben, weil sie vielleicht da nicht hingehen können, aus welchen Gründen auch immer, gibt es da irgendeine E-Mail-Adresse, wie sie diese Informationen kriegen? Ich muss kurz nachschauen, ich weiß nicht auswendig. Also es gibt auf jeden Fall www.thecaravan.org, also The Caravan schreibt sich THECARVAN. Oder, also ihr könnt es auch über eine Suchmaschine suchen, muss ja auch nicht Google sein. Wenn ihr The Voice Refugee Forum eingebt, dann findet ihr die Seiten. Oder Refugee Tent Action. Dort sind Kontaktadressen. Dann würde ich einfach an die schreiben und die konkret fragen, was ihr machen könnt. Okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir vielleicht an der Stelle eine kurze Pause, lassen die ganzen Informationen sacken und sind dann in 2 Augenblicken wieder zurück. Okay, dann gibt es jetzt Ashes in the Fall von Rage Against the Machine. Ja, das war Soki mit in der Ferne Bildungsnähe. Und ich gebe zurück in die Kabine. So, jetzt sind wir wieder zurück nach der etwas längeren Pause, denn wir hatten auch doch sehr viel Input, haben uns auch hier nochmal angeregt unterhalten, während die Songs liefen. Und ja, unser Gast würde noch gerne etwas loswerden, was sie vorher vergessen hat zu erwähnen. Genau, also es gibt vom 23.08. bis zum 2.09. das Break Isolation Camp in Erfurt. Das ist ein Camp, das von Geflüchteten organisiert wird. Aber es sind ausdrücklich auch Menschen, die keine Fluchterfahrung haben. Also Menschen die zum Beispiel in Deutschland geboren sind, nicht von Rassismus negativ betroffen sind, sind auch dort willkommen. Und es ist vor allem halt ein Selbstorganisationscamp. Und ich möchte da besonders darauf hinweisen, weil erstmal Anfang September halt dieser Protestzug nach Berlin losgehen soll. Also es geht eben auch um Vernetzung. Aber auch, weil ich generell denke, dass zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, in Marburg die antirassistische, antifaschistische Szene ja nicht klein ist und es aber so eine generelle Tendenz, glaube ich, gibt in der deutschen Linken. Es wird sehr viel gearbeitet, es ist sehr aktiv, aber wenn jetzt verglichen wird, wie viel Unterstützung der Flüchtlingsprozess bis jetzt hat und wie viele Leute auf eine Anti-Nazi-Demo nach Dresden kommen, ist einfach sehr schade zu sehen, dass es eben in manchen Sachen riesige Mobilisierung sehr schnell möglich ist und jetzt bei diesem selbstorganisierten Protest die Mobilisierung noch nicht so groß ist innerhalb von Unterstützungsgruppen. Und ich würde einfach gern, also so bei, obwohl ich denke, dass einfach die Szene auch so großen Respekt für die ganze Arbeit verdient, aber es einfach extrem wichtig ist, nicht zu vergessen, dass es eben Leute gibt, die von Rassismus direkt betroffen sind und die direkt unterstützt werden können, indem sich einfach vernetzt wird und auch gefragt wird, was die Leute wollen, was Leute sich für Unterstützung vorstellen. So. Und ich meine, das ganze Land ist voll mit Lagern, das ganze Land ist voll mit Leuten, die geflüchtet sind. Und insofern, ja, will ich aber dazu diesem Camp nochmal mobilisieren und auch dazu jetzt einfach bei dem Protest sich zu beteiligen, weil es einfach wirklich ein blinder Fleck ist innerhalb der Szene, den Protest von Leuten zu unterstützen, die sich schon selbst organisiert haben, die eben Aktivisten und Aktivistinnen sind und auch Unterstützung brauchen von Leuten, die eben von Rassismus nicht direkt selbst betroffen sind. Ich glaube, das war's. Also hier kurz auf dem Gesichtsbuch. Werden wir die Veranstaltung auch noch ankündigen, Dienstag, den 21.08. um 19 Uhr im Café Amelie. Der Aufruf wird vorhanden sein. Es wird versucht werden, Übersetzung auf Türkisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch zu ermöglichen. Ich denke, es ist für jeden einfach eine gute Möglichkeit, sich hier nochmal umfassend zu informieren und dem blinden Fleck die Möglichkeit zu geben, sich nicht mehr zu verstecken. Genau.